Teetasse tanzt türkischen Tango. Und damit herzlich willkommen zur Folge T. Ich möchte das auch nochmal sagen. Ja. Die Teetasse tanzt türkischen Tango. Ist richtig? Ja. Genau. Ist richtig. Ja, es fühlt sich an wie das erste Mal nach so langer Zeit. Definitiv. Bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich erkenne deine Stimme noch. Also ja, daher. Ich deine auch. Ja, die erste Folge, die wir im 2020 aufnehmen. Ja. Und wir sind jetzt auch schon ein Jahr alt das gewesen. Stimmt. Genau. Und der Coronavirus hält die Welt in Atem. Ja, so sieht's ja. aus. Und wir beschäftigen uns mit dem Buchstaben T. Genau. Also, ja, viel Neues und doch alles beim Alten. Eigentlich ja. Gell. Wir haben immer noch technische Probleme, wie immer. Ja, aber das muss ja auch bei dem Buchstaben. Also es wäre ja, stimmt. Oder? Ja. Geht ja fast nicht anders. Das ist die Technikfolge. Na Gott, hoffentlich nicht. Nee. Gut, immerhin 2 Minuten hätten wir jetzt schon. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Was führst du uns ein? Ja, ich wollte gerade sagen, was machen wir? Also ich bin vollkommen verloren. Wir befinden uns dann, wenn ich das richtig sehe, in Folge 20. Kann das sein? Weil das der 20. Buchstabe ist. Die 20. Folge im 2020. Genau. Das ist doch schön. Lucy macht hier gerade wieder komische Geräusche. Moment, ich muss gerade mal gucken, ob sie... Was machst du da? Okay, sie ist begeistert. Ja, sie feiert die 20. Folge. Genau, also es ist 20. Buchstabe, 20. Folge. Ja, kann sein, ne? Ich habe jetzt gerade keine Lust nachzuzählen, aber wenn das hier steht, dann wird das stimmen. Und in unserem Ranking ist, was glaubst du, wo wo sich das T so befindet? In welchem Viertel oder Drittel oder was auch immer? Ich glaube im ersten Drittel und im zweiten Viertel. Also in der ersten Hälfte. Viertel ist erste Hälfte. Und genau. Warte, erstes Drittel ist wo? Bei 26 Buchstaben? Ist dann 1 bis... Ja. Nee. Wir sind kein Mathematik-Podcast. Egal, aber mit erster Hälfte hast du auf jeden Fall recht. Weil es ist der siebthäufigste Buchstabe in deutschen Texten. Ja. Also fand ich eigentlich mit 6,15%. Ja. Okay. Aber, das ist ja auch, das passt auch optisch, oder? Die 7 könnte auch fast ein T sein. Ja, das stimmt. Beides so gerade. Ja, das stimmt. Ja. Lucy ist voll dabei. Lucy, geht's dir gut? Oder hast du einen Schaden? Okay, jetzt sitzt sie einfach da oder, und guckt. Oder sie will die Teetasse tanzt türkischen Kaffee sagen. Und ja, vielleicht. Hin. Vielleicht. Willst du uns was sagen, Lucy? Nee, will sie nicht. Okay. Okay. Zurück zum Tee. genau, siebthäufigster. Ich kann das gar nicht aussprechen. Siebthäufigster Buchstabe. Man muss aber dazu sagen, ich habe heute noch nicht so viel gesprochen. Vielleicht muss ich mich erstmal ein bisschen warm reden. Ja, ich habe vorhin auch gedacht, Mist, ich habe heute noch kein Wort gesagt. Also ja. Außer mit dem Kater gesprochen, aber das ist ja mehr so, ja, du, du, du. Ja, genau. Ich habe auch nur mit Lucy geredet und ich glaube... Ist es soweit? Sind wir crazy old cat and dog ladies? Vielleicht schon. Oh Gott. Wirklich, ich habe gerade überlegt, ich habe wirklich viel... Podcast gehört und Fernseh geguckt und war auch draußen mit Lucy und so, aber ich habe selber, glaube ich, kein Wort geredet. Ich habe nur Sachen mir selber angehört. Deshalb ja, ist es gerade... Verzeiht es uns, wenn wir irgendwie keine geraden Sätze... keine geraden Sätze rausbekommen. Genau. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Genau. Dann haben wir noch das gute alte Fingeralphabet. Ja. Also. Lucy? Okay, ich lasse ihn einfach so. Ja. Also, wir machen den Buchstaben T, indem wir die geschlossene Hand. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie rum. Also, ob die Faust oder. Also, ob man die Faust anguckt oder ob man nach innen. Das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal gucken. Mhm. Und der Zeigefinger. Ah, okay, jetzt erklärt sich. Der Zeigefinger wird nach links gestreckt. Also, die Faust ist gar nicht gerade, sondern. Weißt du, wie ich meine? Nein. Also du zeigst mit deinem Finger, mit deinem Zeigefinger nach links. Mit der rechten Hand. Aber ja, also die Faust ist gegen mich. Genau, du guckst quasi auf deine Finger. Und der Daumen liegt auf dem Zeigefinger und zeigt nach oben, was ich nicht so richtig verstehe. Weil wie kann er da drauf liegen und gleichzeitig nach oben zeigen? Gut, der Vorteil ist bei mir, mein Daumen, der zeigt automatisch nach oben. Okay. Der ist so gebogen. Okay. Ja, aber viel drauflegen kann er nicht. Ich habe so einen Stummeldaumen. Ja, ich google also das gerade nochmal. Der kommt da nicht groß. Okay. Ja, also irgendwie, der berührt den Zeigefinger so ein bisschen, aber zeigt eigentlich halt schon eher nach oben. Also es ist halt nicht, dass du wie so eine Pistole machst, dass der Daumen abgespreizt ist von der Hand, sondern dass der am Finger anliegt quasi. Okay. Genau. Also ein komplizierter Buchstabe. Ein bisschen, ja. Irgendwie ist es, da muss man ein bisschen nachdenken. Ansonsten. Wörter mit T vermeiden im Finger. Genau, wenn man gehörlos ist. Und dann habe ich noch hier das, ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Wie heißt denn das Telefonbuchstabier? Was? Alphabet. Weißt du, was ich meine? Wenn du sagst Morse? A wie Anton, B wie Bertha und so weiter. Weißt du, was T ist? Ja, ja. Was könnte das sein? Tiefseetaucher. Nee, kleiner ist Scherz. Aber auch gut. T wie Theodor. Ah. Und dann habe ich noch festgestellt, dass das in Deutschland und der Schweiz nämlich unterschiedlich ist. Also nicht immer, bei Theodor ist zum Beispiel gleich. Ja. Aber es gab ein paar Wörter, die waren anders. Okay. Zum Beispiel, warte, jetzt muss ich kurz suchen. also A wie Anton. Nee, zum Beispiel ist auf Deutsch A wie Anton und in der Schweiz ist es A wie Anna. Okay, ja. Oder J. Bei J ist in Deutschland Julius und in der Schweiz Jakob. Warum auch immer. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, Julius und Anton sind halt keine geläufigen Namen in der Schweiz. Meinst du? Dafür eher Anna und Jakob. Ist aber, glaube ich, in Deutschland genauso geläufig, würde ich fast sagen. am schönsten finde ich SZ ist einfach bei der Schweiz nur so ein Strich. Das widerspiegelt auch unsere Meinung zu diesem Buchstaben. Und Z ist in Deutschland Zacharias, was ich auch sehr schwierig irgendwie finde. Und in der Schweiz ist es Zürich. Okay, also es ist beides gleich schlimm. Jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Also wir hätten das auch in Folge Z erst klären können. Aber bis dahin weiß es niemand mehr. Nee. Aber hier steht auch noch Z wie Zeppelin. Ist von dem, keine Ahnung. Okay, aber ich finde Zacharias etwas unhandlich. Zacharias ist ja schlimm, ja. Ja, total. Also, warum nicht einfach Zoo? Ja, ich glaube, die nehmen, das sind halt eigentlich fast nur Namen. Also fast nur Vornamen. Außer halt bei so Buchstaben wie, wie Q. Bei Q ist zum Beispiel Q wie Quelle oder in der Schweiz ist es Q wie quasi. Weil es gibt, glaube ich, keinen Namen mit Q. Doch, Quentin. Stimmt. Ist fast wie Zacharias. Ja, ich bin dafür, dass man ein solches Gedöns macht, aber nur mit unglaublich komplizierten Namen. Ja, können wir uns ja mal ausdenken. Zacharias können wir übernehmen. Das können wir übernehmen, genau. Zacharias und Quentin sind safe. Ja, klingt gut. Ja, das war es auch schon mit unserem kleinen Ausflug ins Land des Tees. Wunderbar. Apropos Tee, trinkst du Tee? Ja, also In dieser Sekunde gut. Nicht, aber generell ja. Schon. Okay. Und du? Nee, nicht so. Also, nee? Wenn ich nicht krank bin. Nee. Also, ich trinke auf der nicht Arbeit unbedingt. Schon auch viel Tee zum Beispiel. Ja. Irgendwie. Ich mag ja keine Heißgetränke. Generell magst du keine Heißgetränke? Außer beim Skifahren so ein Kaffee mit Schnaps. Oh, okay. Und Schlagsahne. Okay. Und magst genau. Du... Oder Glühwein. Okay. Und magst du Eistee? Nee. Auch nicht? Nee. Hm. Nee, okay. Das mochte ich noch nie so gern. Ja. Fangen wir an mit deiner ja. Kategorie, die hoffentlich nicht Getränke ist. Du musst ziehen, oder? Ja. Ich streichle in der Zeit Lucy. Sie hat sich jetzt ein bisschen beruhigt und hat sich jetzt neben das mich ist schön. Gestellt und lässt sich streicheln. Sehr gut. Ne? Sehr gut. Wir beginnen mit einer unnötigen Superkraft. Oh Gott, direkt so was Schweres zum Anfang. Da kannst du kreativ sein. Der Tee trinkende Tiefseetaucher. Der ist gut. Ich weiß nur noch nicht genau, was deine Superkraft ist. Ja gut, ich glaube mit der Maske und so, mit dem ganzen Anzug, den man hat beim Tiefseetauchen, da kann man wahrscheinlich eigentlich keinen Tee trinken, oder? Ich wollte gerade sagen, der kann unter Wasser aber Tee trinken. Das ist ja der Witz. Ja. Das ist sehr schön. Ja, ich weiß nur nicht so ganz, wofür das gut sein soll. Aber ich stelle mir den so vor, wie der so mit seinem ganzen Tauchausrüstung unter Wasser ist und dann aber so eine Teetasse in der Hand hat. Ja. Ah, und der kann dann auch, ja genau, und der kann das irgendwie so machen, dass kein Meerwasser in die Teetasse kommt. Ja, das also, ist eine super, das nur... tolle Superkraft. Weil was braucht man beim Tauchen in der Tiefsee? Unbedingt ein Tässchen Tee. Eben. Ja. Ist vielleicht einer aus England, der dann halt Tea Time unter Wasser macht. Ja, es ist Quentin, der Tiefseetaucher. Der teetrinkende Tiefseetaucher. Sehr schön. Okay, und ja, sprich noch ein bisschen weiter, ich hab's noch nicht. Okay. Mir fällt gerade nichts ein. Was ich sagen kann, Tee, Tiefseetaucher, das schneiden ja, gut, wir einfach ich raus. Ja, eben das, was ich zu Beginn eigentlich gesagt habe, die Teetasse, die türkischen Tango tanzen kann. Ja, das ist auch gut. Auch sehr unnötig. Was, vor allem, was wobei ist türkischer Tango? Auch, das spielt keine Rolle. Es geht okay. um... Die okay. Betonung der T. Genau. Okay. Ich stelle keine Fragen mehr aber, dazu. Genau. Also ich muss auf jeden Fall an Die Schöne und das Biest denken. Dabei. Das stimmt, ja. Weil dort hätten die Teetassen bestimmt türkischen Tango tanzen können, wenn sie denn gewollt hätten. Stimmt. Ja. Ja. Weiter? Ja. Vielleicht. Ich ziehe. Oh, ich habe auch die unnötige Superkraft gezogen. Das wäre ein Zufall. kann ich dir aber schon mal rauslassen. Eine Eigenschaft. Au. Was kann man denn sein? Ich bin. Toll. Ja, toll oder trottelig? Ja, ich habe auch noch was. Aber ja, überleg. Ja. Hast du schon eins eingeloggt? Ich nehme trottelig, weil das ist lustiger. Okay. Ja. Ist, weil ich hatte ein ähnliches. Ist trottelig und tollpatschig für dich das Gleiche? Es geht schon in dieselbe Richtung. Ja, das stimmt. Aber ich finde trottelig irgendwie sagen. Noch ein bisschen abwertender als tollpatschig. Tollpatschig klingt irgendwie so ein bisschen niedlich. Ja, mhm. Tollpatschig ist eher so ein kleines Kind und trottelig ist ein größeres Kind. Okay, ab welchem Alter wird man trottelig? Ab 7. Okay. Okay. Ja. Ja. Und ab 18 wirst du zum Trottel. Oh, okay. Das ist hart. Ja, das ist dann weniger schön. Aber tollpatschig ist schon süß. Einfach wegen dem Patsch, Patschehändchen. Ja, das stimmt. Patsch, Patsch. Das ist. Aber ich finde, man kann auch, wenn man älter ist als 7, noch tollpatschig sein. Und da sagt man dann eher was anderes. Sagt man dann eher. Nein, du hast natürlich recht. Schusselig. Ja. Ich bin so ein Schussel. Vielleicht sagt man das dann eher. Schussel. Ist auch komisch. Da hat man einfach die Ü-Pünktchen vergessen. Und schon ja, wird aus bin so Schüssel eine Schüssel. Ein Schussel. Stimmt. Ja, meine 2 Wörter, die mir noch eingefallen sind, die sind aber so seriös. Also, ja. Einmal ist mir eingefallen, als erstes ist mir tolerant eingefallen und dann ist mir treu eingefallen. Und ich finde aber oh. Beide so ernste. Ja. Aber ja. Aber beides gute Eigenschaften. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Ja, können wir so stehen lassen, oder? Ja, ich zieh. Und ich trinke in der Zeit einen Schluck. Aber kein Tee. Kein Tee, sondern Wasser. Song oder Künstler? Das ist meine Chance. Zu brillieren. Du weißt doch, von was ich mal sehr großer Fan war. Von welcher Band? Oder? Habe ich das mal erzählt? Die beginnt jedenfalls mit Tee. Also da die... also war es früher? Es war in der Zeit von 2005 bis 2009. Aha. Ah, ja, ich weiß es. Beziehungsweise 10. Ja. Ja. Und es handelt sich um Tokyo Hotel. Die kann ich jetzt endlich nennen. Weil das ist ein Künstler mit Tee. Das stimmt. Und der Gitarrist heißt auch noch Tom, also kann das auch noch mit reinzählen. Ja. Und Tom ist durch den Monsun direkt zu Heidi. Ja. Ja. Das muss ich erstmal verkraften noch. Der Schmerz sitzt Hattest tief. Hattest du ein Lieblings? Ja, ein Tom. Was, Tom? Oh. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Aber ich habe lange Zeit Heidi Klum bin ich auch auf Instagram gefolgt, aber nur, weil sie manchmal Tom gezeigt hat. Aber irgendwann, ja, aber weil Tom hat zwar Instagram, aber der postet da nichts. Also er postet weder Bilder noch okay. Stories noch irgendwas. Und dann habe ich so gedacht, na gut, die postet aber manchmal was über den. Aber ich habe es jetzt wieder entfernt, weil sie mir ansonsten zu anstrengend war. Also... Neben Verstehe. Dem Tom-Content war dann auch sehr viel Mist dabei, auf den ich keine Lust hatte. Aber Tom konnte nicht ausgleichen, quasi. Nee. Aber ich folge natürlich auch noch Bill bei Instagram. Und der zeigt auch manchmal Tom. Und das ist okay. Ja. Ja. Jetzt ist es raus. Schon lustig. Das war so ein Hype. Ja, total. Und ich bin mitgeschwommen krass. Auf der Welle. Nee, mitgesurft. Aufgesprungen auf den Tokyo Hotel Zug. Genau, warst du ein kreischendes? Das ging nicht anders. Man musste, musste kreischen. Das war auch, ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht, die Konzerte, auf denen ich war, das war eigentlich überhaupt nicht cool. Also jetzt im Gegensatz zu heute, wenn ich auf ein Konzert gehe. Da, ja. Ich meine, da sind ja teilweise vom Alter, also je nachdem, wo man so hingeht, weil bei Tokyo Hotel waren ja auch teilweise schon welche Anfang 20 oder so. Das waren ja jetzt nicht nur 14-Jährige, da waren auch schon ein bisschen Ältere dabei. Aber das war, du konntest halt auch gar nichts hören, ne? Du hast nur Gekreische gehört. Ich hatte immer so Piepsen in den Ohren nach diesen Konzerten. Habe ich zwar heute auch noch, aber halt heute eher wegen der Musik, also von der Lautstärke und nicht wegen diesem Gekreische. Und das war einfach, du hast eigentlich nichts gehört. Du konntest nur was sehen und hast Ja. nur kreischen gehört und eigentlich gar nichts von der Musik mitbekommen. Aha. Das war echt verrückt. Ja, meine Künstler oder mein Künstler, dann nehme ich natürlich The Rasmus. Stimmt, fängt Von ja mit dem T habe ich an. ja auch schon, genau, Stimmt, ja, da haben wir schon habe mal. ich ja auch schon erzählt. Und das war witzig, jetzt, weil wir eben gerade über diese Teenie-Sachen reden. Weil letztes Jahr haben sie eine Tour gemacht mit dem Dead Letters Album. Also das war ja dort, wo In the Shadows drauf war, Ja. was 2003 rauskam. Ich glaube, das ist auch das einzige Lied, Glaub, was ich von ja, denen oder kenne. 2004. Genau, ja, zu deiner Schande. Ja. Muss. Weiß. Auf jeden Fall hatten die eben so ein Jubiläum und ging dann mit dieser CD auf Tour nochmal quasi und noch andere Lieder. Ja. Und ich war mit einer Freundin dort, die auch schon während dieser Phase früher an meiner Seite war und wir da Fans waren. Und wir mussten feststellen, dass es wirklich, die waren ja jetzt alle so in unserem Alter auch, es Ja. sind ja alle mitgewachsen, Ja, aber das stimmt. manche sind im Kopf wirklich noch 15 geblieben. Ja. Also es war so schlimm. Es fing an zu regnen und wir wollten uns halt schon anstellen. Wir waren irgendwie eine Stunde vor Türöffnung dort und sind dann reingegangen in den Eingangsbereich, wurden dann aber von dort wieder rausgeschickt, weil manche so ein Meet and Greet hatten und halt nur noch die im Eingangsbereich sein durften. Und dann sind wir rausgegangen mit anderen eben und dann wurden wir so angefeilt im Sinne von: Welche Nummer habt ihr? Und wir so, hä? Okay. Was für eine Nummer? Und so, ja, habt ihr keine Nummer? Nee, wir, hä? Und dann haben die wirklich diese Ultras, die wahrscheinlich schon seit morgen dort sind, oder keine Ahnung, haben die sich Nummern auf die Handoberfläche geschrieben, dass diejenige, die als erstes dort stand, die Nummer 1 hatte Ja. und dann die nächste hatte die Nummer 2 und so weiter. Das, Und ja. wir hatten keine Nummer, also mussten wir ganz nach hinten. Es war so lächerlich. Okay, krass. Es war wirklich so lächerlich. Ja, das gab es Und bei Tokyo Hotel früher auch, aber halt war eher, weil die Leute in der Schlange, also dass du auch, wenn du in der Schlange standest, aus der Schlange mal rausgehen konntest und dann wiederkommen konntest ja. und sagen konntest, hier, ich bin Nummer 53 und dann sagt die Genau. 54 hinter dir, ah ja, stimmt, du standst ja eben vor mir, dass man dann wieder zurück konnte in die Ja. Reihe. Aber sobald dann die Türen Ja. offen waren, War es ja war eh es eigentlich wurscht. egal, weil Ja. du, also dann kannst du ja nicht dafür garantieren, dass die 53 vor der 54 steht. Oder Genau. halt vor der 1. Erstens das und zweitens, ich meine, ich spreche da von irgendwie 15 Leuten oder Ja. 20. Es waren nicht 100 oder Ja. 200. Also Okay, sehr krass. übersichtlich und schlussendlich standen wir auch in der dritten Reihe und haben genauso auf die Bühne Ja. gesehen wie, oder? Und dann musste ich wirklich, ich habe mich wie so fremdgeschämt für Ja. die. Also die haben sich wirklich noch verhalten wie Ja. 15 und dass die Oh jetzt das Mann. erste Mal ihren Teenie-Schwarm sehen und Ja. so. Also mega schlimm. Krass. Ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das heutzutage dann so erwachsene Menschen in Anführungsstrichen machen. Ja. Und ich meine, klar, an solchen Konzerten fühle ich mich auch wieder so zurückversetzt und natürlich habe ich auch Freude, die Band zu sehen und Ja. es ist ein spezielles Gefühl, aber ich muss mich doch deswegen nicht wieder kindisch verhalten. Nee, das stimmt. Also, ne. Aber Das vielleicht war wollten wirklich die einfach komisch. die Methoden von damals beibehalten. Vielleicht gehört das zum Gesamterlebnis Ja, für sie gehört mit dazu. dazu, ja. Genau. Stimmt. Oh Mann, oh Mann. Ja. Zieh So. du. Ich ziehe das Getränk. Wahnsinn. Ja, dann kannst du den Anfang entweder jetzt hier reinschneiden Ja, genau. Nochmal oder kopieren und dann da rausschneiden. hinsetzen. Genau. Ja, was gibt's denn noch anderes als Tee? Tonic Water. Ah, stimmt. Tonic Water, ja. Mag ich ja nicht so ja. gern. Warum nicht? Weiß ich also nicht. Also nur pur oder auch gemischt nicht? Weder noch, glaube ich. Also, okay. Ich dachte immer, wenn ich mal bei jemandem Gin Tonic probiert habe, dass ich keinen Gin mögen würde. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ich glaube, es ist gar nicht der Gin, der mich stört, sondern Tonic. Ah, krass. Okay. Weil Gin mit anderen Getränken würde ich jetzt trinken, aber Gin Tonic, ich weiß nicht, irgendwie ja. ist mir das, ich kann das gerade gar nicht beschreiben, also ich trinke es halt auch nicht so oft, aber irgendwie mag ich das nicht, so den Geschmack. Also dieses. Ja, bei mir ist es eher umgekehrt. Ich habe jetzt so eine Gin-Sperre, aber weil ich mal zu viel hatte. Ja, okay. Das ist, und das Tonic, finde ich, ist so ein gutes Getränk, wenn man irgendwie im Apero sitzt, aber halt kein Alkohol trinken darf, soll, will. Und dann so ein Tonic, finde ich, ja, es ist trotzdem was Spezielleres als ein Wasser. Ja, das stimmt. Und, ja, aber dann mag ich zum Beispiel lieber Ginger Ale zum Beispiel. Ah, okay. Fängt aber halt nicht mit Tee an. Deshalb das ist jetzt ein nicht Problem. Aber was gibt's da noch mit Tee? Tomatensaft. Oh, ja. Ein Getränk, das die Geister spaltet. Ja. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mir noch nie Tomatensaft bestellt. Weder im Flugzeug noch auf dem Boden. Noch mir selber gekauft. Aha. Glaube ich. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Also ich mag eigentlich keinen Tomatensaft. Also ich würde es mir auch nie bestellen. Wobei ich denke mir, ich will es mal ausprobieren, wenn ich fliege, weil es ja heißt, dass er dort anders schmeckt. Ja. Das nimmt mich schon Wunder, ob man das rausschmeckt, ob das wirklich so ist und ob das dann gut schmeckt oder so. Und mit Tomatensaft kam ich nur in Berührung, als ich gefastet habe, so Saftfasten gemacht habe. Und dort war halt auch Tomatensaft mit bei. Und ich habe mir den aber dann warm gemacht und quasi als Suppe gegessen. Okay. Wobei ich sagen muss, dass ich auch keine Tomatensuppe mag. Ich finde das so. Ja, das mag ich. Tomatensuppe ist, das ist eigentlich einfach die Tomatensauce zu Pasta, noch ein bisschen wässriger und ohne Pasta. Und dann finde ich so, nee. Ja, doch. Aber beim Fasten war es wirklich immer ein Highlight, weil es ist irgendwie so 0,1% Salz drin. Okay. Und dann denkst du so, wow, es ist das Beste, was es gibt. Ja. Weil du sonst nur Säfte trinkst. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wenn du dein Tomatensaft-Experiment im Flugzeug dann machst, musst du aber auch die fragen, was das für ein Tomatensaft ist, damit du dir den dann auch kaufen kannst, weil wenn das eine andere Marke ist, kann es ja sein, dass der anders schmeckt. Musst du gucken, was die, manchmal haben die ja, also die haben ja meistens Säfte, die es auch so im Supermarkt gibt. Ja. Musst du dir den gleichen kaufen. Wobei, ist es noch ein Ding, kann man sich noch Tomatensaft bestellen im Flugzeug? Schon, oder? Ich überlege jetzt gerade, ich wüsste nicht, wann ich den bewusst wahrgenommen habe. Oder man kauft sich halt selber noch welchen. Nach dem Dings. Check-in. Aber du darfst entweder das oder du musst halt nur 100 Milliliter mitnehmen. Genau. Und dann ins ins kleine Beutelchen da tun. Das würde ja vielleicht fürs Experiment reichen. Man trinkt ihn doch noch so speziell. Es kommt noch irgendwie Tabasco und so eine Selleriestange. Oder nicht? Stimmt. So man rührt doch das damit um. Das ich glaube, das alleine schreckt mich schon ab. Und ich glaube, Salz und Pfeffer kannst du halt dann auch noch mit reinmachen. Ne? Stimmt, auch, ja. Ja, ich kennst du den, wie nennt man das? Den Shot Mexikaner? Nee. Ich weiß nicht, ob das so ein Kölner Ding ist oder ob das was allgemein Deutsches oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Tomatensaft und halt auch Tabasco. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, was für ein Alkohol. Ist das Wodka? Ich glaube, es ist. Oder es ist. Nee. Ich glaube, es ist Wodka. Also halt, du machst Wodka und Tomatensaft und Tabasco und auch Salz und Pfeffer und noch irgendwas anderes, Gewürze, was du halt willst. Und das kannst du dann halt als Shot trinken. Und das ist auch wie, als ob du eine Tomatensuppe mit Alkohol trinken würdest. Das ist hier irgendwie so ein Ding. Aber vielleicht, Okay. ich google mal kurz, was das für ein Mexikaner Shot, was das für ein Alkohol ist. Tabasco. Ach, steht nur einer klaren Spirituose. Also ist, glaube ich, egal, was man. Okay. Aber ich glaube, ich habe das, Ja. als ich das mal gemacht habe, mit Wodka gemacht. Aha. Beziehungsweise, wir haben das mal an meinem Geburtstag gemacht. Boah, das war schon nicht so lecker. Vor allem, du kannst da halt, also ich kann generell nicht so gut viele Shots trinken, aber von sowas, was so ein sättigendes Gefühl auch noch macht, also so Tomatensaft, das ist ja wirklich wie, als ob du, fehlt nur noch so ein paar Nudeln dazu, als ob du satt Genau. davon wirst, weil von anderen Shots wird man ja nicht unbedingt satt, die sind halt nur eklig. Ja. Aber das fand ich, und dann hat er so einen richtigen Eimer davon, also so eine richtig große Oh. Schüssel, Mexikaner, die ich dann auch sehr verkatert am nächsten Morgen, weil wir es nicht ausgetrunken haben, dann ins Klo entsorgt habe. Was sehr eklig war. Ja. Ja, also kann ich nicht. Ach so, ich kann mal gucken, wo das herkommt. Es ist ein Cocktail, steht hier. Mit Okay. Korn, Wodka oder Tequila? Hätte ich ja eigentlich gar nicht so unrecht. Apropos eklig. Es war ja so wildes Wetter, ich glaube bei euch auch, oder? Ja. Also wir hatten jetzt letzte Woche irgendwie am Montag war 18 Grad und am Dienstag hat es geschneit. So. Ja, das stimmt. Ne? Und Wetterumschwung kommt ja bei der Milch nicht so gut an. Hast du das auch schon erlebt? Nee. Also ich hatte das schon mehrmals, dass Milch auf Wetterumschwünge einfach nicht weiß, wie umzugehen. Okay. Und dann wollte ich eben letztens auch Salatsoße machen. Mit Milch mache ich das jeweils so. Und dann habe ich sie geöffnet und zum Glück dran gerochen und überhaupt geschaut. Die war komplett gekippt und die war Krass, noch fast voll. obwohl die im Kühlschrank war. Ja, obwohl die im Kühlschrank war. Ja, das habe ich noch Die nie hat es erlebt. nicht ertragen. Ich finde das so faszinierend, irgendwie. Krass, nee, Dass das habe ich das echt noch nie so erlebt. einen Einfluss hat. Ja. Huh. Ja, das ist eine Klammerbemerkung. Milch fängt natürlich auch nicht mit Tee an. Ja. Schreibt uns doch mal, ob euch das auch schon passiert ist. Wir Genau. warten immer noch auf die erste E-Mail. Ah, es wäre so schön, endlich eine zu kriegen. Vielleicht Nachts müssen wir an die zu E-Mail-Adresse noch schreiben. mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie die E-Mail-Adresse geht. Weißt du Schreibt es einfach noch? ins Kontaktformular oder schreibt uns auf Instagram oder schreibt uns einen Kommentar auf der Webseite. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das Das wäre auch stimmt. schön. Das wäre auch schön. Genau. Also ihr würdet unser Herz erfreuen. Ja. Ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Gut. Dann nehme ich da die letzte. Eine Beleidigung. Hatten wir eigentlich Entschuldigung, schon ein musste gerade bisschen gehen. vorhin? Ja, habe ich auch gerade gedacht, aber das will ich jetzt nicht sagen. Deshalb sage ich. Ja gut, ich habe was. Also das bin ich dran am Etablieren. Das ist Schweizerdeutsch. Okay. Du Dotsch. Okay. Dotsch. Ja, Mit ich T mag das. geschrieben. Mit T. Totsch. Okay, und was heißt, kann man das irgendwie übersetzen? Es ist so wahrscheinlich in Richtung Tölpel oder Hm, so. okay. Was ja Also, auch mit T anfängt. genau, was du jetzt nehmen könntest. Genau. Nee, mir ist schon was anderes Gutes eingefallen. Gut. Was ich aber auch nie sage, aber irgendwie ist mir das gerade in den Sinn gekommen, als ich an T gedacht habe. Und zwar, du tauge nichts. Ah, Hast du das schon mal das ist. gesagt? Nein, gesagt bestimmt noch nicht. Ich auch nicht, aber Aber ich das finde, ist das so ein könnte Wort man. irgendwie aus dem Mittelalter oder Ja, oder so. auch so, tu nicht gut. Das ist Ja, irgendwie, das kommt genau. in der gleichen Schiene. Ja, aber ich meine, tauge Ja. nichts, dann weißt du direkt, was damit gemeint ist. Das ist halt jemand, der zu nichts taugt. Aber ich finde, das waren jetzt alle drei, das sind so männliche Begriffe irgendwie. Also mir, ich würde das jetzt eigentlich nur zu einem Mann sagen. Ja, weil man Frauen nicht beleidigt, weil Frauen nie was falsch machen. Exakt. Und Männer sind halt taugenichts und tu nicht gut. Und Zott. Und Zötcher. Genau. Und ja, aber Trottline kannst du halt sagen. Ist es für dich dann weiblicher? Naja. Nee, Frau, Tussi wäre halt nur für Frauen da. Ja, das stimmt. Aber generell so Schimpfwörter, ist es für dich alles eher männlich? Auch so Arschloch? Es ist vieles wirklich. Ja. Ja, schon irgendwie. Ich glaube, ich habe auch wirklich noch nicht zu einer Frau gesagt, halt du Arschloch. So, ja. Es ist halt so grob und grob ist stereotypisch halt eher männlich. Ja, das stimmt. Aber wir schwimmen hier in der Klischeekiste. Ja. Das stimmt. Soll ich schnell was das nächste ziehen? Ich ganz schnell, bevor wir einen Shit haben. Thema Urlaub. Was haben wir da nochmal gesagt? Ist wieder so weit. Urlaub? Was? Was haben wir, was ist denn Urlaub? Das ist doch die neue, die Flirt-App. Ja, aber was sagen wir denn da immer? Ja, eigentlich ein Land, oder? Ja, oder man sagt Traumurlaub. Das ist das Einzige, was mir mit Tier gerade eingefallen ist. Oder Traumstrand. Hast du das gehört gerade? Ich weiß nicht, ob. Nee. Ich wohne ja im Erdgeschoss und ist jemand am Fenster vorbeigegangen. Und ich glaube, Kinder sind auch noch daher gelaufen. Hat er ganz laut gesagt: Nicht rennen! Ich dachte, das hätte man vielleicht gehört, weil das so super laut war. Aber ja, nicht rennen. Okay, ich halte mich daran. Der Urlaub. Trekking. Ein Trekking-Urlaub. Ja, stimmt. So gar nicht meins. Ein Trekking-Urlaub in... In Tansania. Tansania zum Beispiel. Ein Muss für jeden Trekking-Fan. Für jeden Taugenichts. Ein Muss für jeden Tiefseetaucher. Genau. Tee trinkenden Tiefseetaucher. Ja, bist du ein Trekking-Urlaub? Nein. Oh, gut. Ich bin aber also auch kein... können wir uns jetzt stundenlang darüber unterhalten. Ja, genau. Ich bin aber auch kein Tauchurlauber. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie Angst vor so Tiefsee. Ich finde das unheimlich. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich bin schon zum Schnorcheln zu blöd gewesen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich tauchen könnte. Das stimmt. Ich hatte auch mal so einen Kurs im Hallenbad. Okay. Okay, da hattest du aber keine Angst, oder? Wo es ja nicht mega tief ist, aber wir hatten halt trotzdem so eine Ausrüstung. Mhm. Und dort bin ich halt drunter. Was sind das irgendwie? Wie tief ist so ein Hallenbad? 3 Meter? Ja, keine Ahnung. Manchmal ist das aber auch nur 2 Meter. Je nachdem, was das ist. Nee, 2 Meter. Ich glaube, es waren so 3 Meter. Ja, okay. Bei 2 wäre auch. Und dann ist mir. Und dann ist mir halt die Maske irgendwie weg und ich hatte Panik und eben, es war ja keine gefährliche Situation. Ja. Aber ich hatte dann so Atemnot und Angst, dass ich mir gedacht habe, nee. War das eigentlich dann in Vorbereitung, also da hat man da diesen Kurs gemacht und konnte dann, hat man dann irgendwie einen Tauchschein dann danach? Oder war es einfach nur so zum... Nee, ich glaube, das war nur so ein Schnupperding irgendwie... In der Schule konnte man das mal machen. Ja, das ist schon, diese ganze Ausrüstung ist natürlich schon ein bisschen beängstigend, ne? Und das dann. Ja, und wenn halt was ist und du schnell hoch musst oder willst, kannst du das ja auch nicht, weil du ab einer gewissen Höhe wieder warten musst, damit der Ohrendruck nicht zu hoch wird. Ja, stimmt. Dass man nicht die Taucherkrankheit bekommt, ne? Die gibt es doch, dass man auch nicht zu schnell. Ja. Dass man nicht zu schnell hochkommen darf. Und das ist so ein Gefühl, damit komme ich nicht klar. Ja, das ist schon ein bisschen beängstigend, ja. Ja, also keine Taucherferien und keine Trekkingferien. Nee. Ja, aber schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Sie über Urlaub sprechen. Ja. Gut, nächste oder ja, hörst du noch du was? Du bist. Okay. Da, die eine Karte, die will förmlich. Oh, eine unserer Lieblingskategorien. Essen? Nee, fast. Irgendwas mit Essen? Okay. Ich weiß nicht mehr, was wir für Kategorien haben. Schon wieder vergessen. Wir hatten es quasi schon, aber jetzt mit Alkohol. Ah, Cocktail. Ja. Tequila Sunrise. Okay. Du erfindest heute keinen eigenen? Nee, heute mal nicht. Oh. Heute verlasse ich mich auf die alten, bestehenden. Okay. Ja, Tequila Sunrise habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Habe ich aber letztens in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie gesehen. Und da dachte ich noch, der sieht richtig schön aus. Der sieht richtig halt wie ein Sunrise ja, aus. Also der sieht schon hübsch aus, finde ich, so ein Tequila Sunrise. Aber ist das nicht, der sieht wirklich hübsch aus, aber ist das nicht eher so ein Cocktail, den man trinkt, wenn man so anfängt, Cocktails zu trinken? Also so mit 18? Ja, aber ich glaube, damals gab es, glaube ich, auch noch nicht so viele ausgefallene, oder? Da hat man halt immer so diese Standard. Ja, stimmt. Tequila Sunrise oder, weiß ich nicht, was gab es da noch so? Mojito oder so. Ja, genommen. Ja. Und jetzt gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele verschiedene. Ich meine, du kannst ja einfach alles zusammen mixen, ne, was du willst. Deshalb, aber Tequila Sunrise ist schon eher so ein Klassiker. Aber weiß ich auch nicht, weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt. Ist auf jeden Fall süß, süß, fruchtig. Ja, süß ist, sind doch fast alle Cocktails. Das ist ja mit Orangensaft, oder? Ja, genau. Und diesen Grenadine. Und Grenadinsirup. Genau, ja. Und halt Tequila. Und ich weiß ja gar nicht, ob da noch mehr drin ist. Ja. Aber ich finde, der sieht schon ganz hübsch. Müsste ich vielleicht nochmal trinken, weil ich bin eigentlich nicht so Tequila-Fan. Ja. Ja, das schmeckt man dort drin ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Ich gucke noch mal kurz mir ein Foto an. Oder was da noch drin ist. Da ist noch eine Orangenscheibe oben am Rand. Ja. Und sonst. Und noch so eine, diese eklige rote Kirsche. Ah, ja, stimmt. Die war auch noch. Ah ja, stimmt. Sieht aber schon hübsch aus. Okay, möchtest du einen erfinden? Ich möchte einen erfinden. Okay, schieß los. Tea Time Cocktail. Oh. Und ja, Angst. Es wird abenteuerlich. Der wird mit Schwarztee gemacht. Mhm. Also du darfst gerne deine Inputs auch reingeben. Ja, ja, ich lass dich erstmal. Schön auflaufen, danke. Nee, ich überlege gerade, wie Schwarztee schmeckt. Oh, weißt du, was ich machen könnte? Und zwar habe ich ein Buch, das heißt Der Geschmacksthesaurus. Okay. Und dort kann man sämtliche Geschmäcker nachschlagen und sieht dann, mit was die zusammenpassen. Ah, okay. Und jetzt hoffe ich, dass es mich nicht im Stich lässt und Schwarztee beinhaltet. Ja. Ja, ist nicht drin. Scheiße. Shit. Mist. Und generell alles für Tee? Nichts. Kann man da irgendwie das... Ja, muss mal unter Tee gucken. Unter Tee wie Tee? Tee. Da, Tee. Oh Gott. Das sind sehr viele Seitenzahlen. Oh, okay. Also es wird eine lange Kategorie. Ja, da ist nur Text, das will ich nicht. Dann 25. Nee. Du kannst irgendwie ein bisschen singen oder so, wenn du magst. Nee. Das auch. Warum kommt denn da kein Tee, wenn das da steht, dass das kommt? So doof. Das Experiment funktioniert nicht. Das wäre jetzt eine super Werbung gewesen für das Buch. Ja, das stimmt. Ja. Ah, okay. Dann muss ich mir selber was überlegen. Okay, also Schwarztee, ein Schuss Milch kommt rein. Okay. Und dann nehmen wir auch Tequila, weil es halt auch mit Tee anfängt. Mhm. Das wird gerührt, nicht geschüttelt. Und dann brauchen wir noch irgendwas, so was Fruchtiges. Meinst du, das schmeckt? Ich muss es nur verkaufen, nicht trinken. Das stimmt. Was könnten wir nehmen? Fruchtiges. Zitrone. Ja. Ja. Also Zitrone kommt da. Genau, ah, genau. Das wird dann so angerichtet. Es ist in einer Teetasse. Mhm. Wird der Schwarztee aufgegossen mit dem Tequila. Der Tequila kommt rein. Das wird gerührt, dass sich das vermischt. Dann kommt eine dünne Scheibe Zitrone drauf, die schwimmt. Die ist aber nicht genauso groß wie die Teetasse, sondern ein bisschen schmaler im Umfang. Und ja. Dann um die Zitrone rum kommt die Milch. Ist also ein richtiges Kunstwerk. Ja, also durch die Zitrone durch sieht man unten das Schwarz ja. des schwarzen Tees. Und rundherum ist es weiß von der Milch. Also ich bin mit dem Tequila nicht so einverstanden. Der Rest klingt eigentlich ganz lecker. Es kann doch auch ein alkoholfreier Cocktail sein. Aber dann wäre es ja einfach nur schwarzer Tee. Dann wäre es eigentlich nur schwarzer Tee. Mit Zitrone und Milch. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ja. Der muss halt so intensiv sein, dass man den Schnaps nicht schmeckt. Rum. Rum wäre eigentlich besser. Ja, Rum ist vielleicht besser, das stimmt. Okay, also vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe. Ihr nehmt Schwarztee, vermischt den mit Rum, Zitrone kommt drauf, so dünn aufgeschnitten, dass man durchsieht, dass unten für schwarz ist. Rundherum kommt Milch. Ja. Vollmilch. Okay. Ja. Tea Time Cocktail kostet 17,50. Boah. Okay. Ja. Gut. Ja. ja, eine können wir noch machen, eine? Oder? Ja. Wir sind jetzt bei 50 Minuten. Wir müssen ja auch nicht direkt übertreiben am Anfang, ne? Genau. Und enden mit einer sehr schönen Kategorie, nämlich der Kuchensorte. Oh, schön. Toffifee-Kuchen. Gibt's bestimmt. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich google. Du guckst. Stell mir aber ziemlich lecker vor. Also dekoriert wird er auf jeden Fall mit Toffifee. Oh, Toffifee-Torte. Das sieht lecker aus. Gibt's wirklich? Beschreib ja. sie mal. Also es gibt unterschiedliche. Die eine ist unten, das kann ich nicht so richtig erkennen. Also das eine ist wie ein Marmorkuchen. Also so ein Aha. länglicher Kastenkuchen, wo einfach obendrauf Schokosoße ist und so kleine, weiß ich nicht, was das ist, vielleicht sind das Nüsse und halt Aha. Toffifee. Ich weiß aber nicht, wie der von innen aussieht. Dann gibt es einen, der ist so eine untere Schicht, ist wie so ein Keks. Dann ist da drüber so eine braune Schokoladenschicht und da drüber so eine weiße Schicht und da drauf sind ganz viel Toffifees. Okay. Es gibt, glaube ich, sehr viele Varianten. Wenn man auf Bilder geht, gibt es Ich würde halt ich würde so einen Rührkuchen machen mit Haselnuss, den in der Mitte einmal aufschneiden, dann eine Karamellfüllung rein und mit Schokolade überziehen ja. und dann so Rahmtupfer machen und auf die Rahmtupfer die Toffifees. Ja, das klingt gut. So stelle ich ihn mir vor. Ja. Was ist dein Kuchen des Tages? Ja, ich bin noch am Überlegen. Mir fällt gerade nichts Gutes ein. Wobei, bei mir beim Bäcker gibt es so Tiramisu-Torte. Oh. Also manchmal, nicht immer. Und die sieht schon immer, ich glaube, ich habe sie einmal gegessen. Ich kann mich aber gerade nicht daran erinnern, wie es geschmeckt hat. Aber die sieht schon echt richtig schön aus, einfach. Die ist ein richtiges Das glaube Kunstwerk. ich. Das klingt lecker. Ja. Ja. Oh, das würde ich jetzt gerne essen. Ich habe an Ja, Weihnachten das wäre schon erste nicht schlecht. Mal Tiramisu gemacht. Aha. Und das ist so Also lecker klassisches? geworden. Ja. Ja. Das war sehr lecker. Das könnte ich nochmal machen. Mit Mascarpone, volle Kanne. Ja, genau. Und auch so Ja. eingelegt, also die Löffelbiskuit in Ja. Espresso und was ist das denn? Ist das auch Rum? Ich weiß es gerade nicht. Nee, Nee, das ist Amaretto, oh. oder? Wahrscheinlich kann man auch Ist es unterschiedliche. Amaretto? Ich glaube, wir haben Ja, Amaretto ja. reingemacht. Oder was gibt's Das ist noch? auch gut. Ich glaube, aber das hat man nicht so geschmeckt, den Alkohol. Ich mag das nicht, wenn das so intensiv nach Alkohol schmeckt, aber da hat es man eigentlich gar nicht gemerkt. Ja. Ja, das war lecker. Ja, Tiramisu mache ich meistens nur so Früchte-Tiramisu. Ja, das ist auch gut. Das ist Ja. auch gut. Aber ich hatte, also ich war an Weihnachten an einem Tag für den Nachtisch verantwortlich. Und ich habe einmal so eine, sowas mit Himbeeren halt gemacht. Also ich habe zwei verschiedene gemacht und dann wollte ich, dass das andere eher ein bisschen schokoladiger in die schokoladige Ja, Richtung geht und ja. das andere mehr so in die Obstrichtung. Deshalb habe ich das Ja, Klassische gemacht, sehr gut. weil, oh Gott, ist das leer, jetzt möchte ich Nachtisch haben. Vielleicht muss ich zu meinem Bäcker gehen und gucken, ob die was Süßes Hat der haben. noch offen? Ich glaube schon. Ich glaube, der hat bis 18 Uhr oder 18:30 Uhr, aber da ist halt jetzt die Auswahl nicht mehr so groß. Ah, verstehe. Das ist blöd. Ja. Ah, ich habe noch eine Empfehlung. Es gibt eine neue Schokoladensorte. Was? Wieder so was Exotisches mit Apfel oder was du das letzte Mal hattest? Nein, die heißt, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja. Ruby? Sie ist pink. Okay. Ich google das gerade. Und entsteht durch ein spezielles Mahlverfahren, glaube ich, Ja. der Kakaobohne. Und das ist so lecker. Es Ja, schmeckt okay. richtig beerig. Aber es ist Schokolade pur, also es ist nichts zugesetzt, keine Farbstoffe. Aber es ist so gut. Okay. Genau, und da habe ich jetzt Kekse gekauft, die so mit dieser Schokolade sind. Und das gibt es heute bei mir zum Dessert. Oh, das klingt gut. Ich habe nur Ja. mal so pinkes KitKat gesehen. Kennst du Ah, das? ja, das Das ist kann vielleicht auch sein, dass damit, das auch oder? das ist. Ja. Es gibt auch Magnum-Eis, das damit ist. Oh, Kann ich auch okay. empfehlen. Ja. Okay, ja, da muss ich mal die Augen aufhalten, ob ich das mal irgendwo entdecke bei uns. Ja, es lohnt sich auszuprobieren, finde ich. Okay. Ja, dann lass uns auf Nachtischsuche gehen. Ja. Das klingt gut. Sehr gut. Bei mir wurde jetzt Ja. auch der Kater wach und der will da auch zum Mikro. Nein, nicht auf die Tastatur stehen. Das wird gefährlich. Was Okay. kommt? Ich habe gerade überlegt, als das U kommt als nächstes, ne? Ja. Mach dir schon mal Gedanken. Ja. Ich könnte, überleg mir mal, wie die Zeichensprache aussehen könnte fürs U. Ja, also ich hoffe es so, wie man sich's denkt. Ja, aber ich glaube Wobei, nicht. Bestimmt nicht. es könnte auch Aber ein, das ja, werden wir beim nächsten das Mal erfahrt ihr das rausfinden. nächste Mal. Ja. Genau. Und googelt das nicht. Nein, keine Spoiler. Okay. Na dann. Also, Bis. bis zum nächsten Mal. Genau. Tschö. Ciao.